organisierter Wirtschaftsschrott. Was machst du nun? Du kannst gar nichts tun. Arbeitslos und nicht zum Essen mit Zinn und Scheine kannst du nicht fressen. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt AD. Und die Nation verfällt in Depression, Chaos in der BRD. Spekulanten, leere Banken und dein Geld in deiner Welt. Notstandsgesetze müssen her, Benzin und Fressen gibt's nicht mehr. Kredite werden aufgehoben, Häuser enteignet mit Untersetzung. Die Szenerie, Uranergie und trifft sich wirklich mit Brillhart. Bedankt dich schön bei Vaterstaat. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt AD. Und die Nation verfällt in Depression, Chaos in der BRD. Zu den Banken bringt sie zum Banken. Hol euer Geld, denn ihr System zerfällt. Milliarden pumpt ins Bankenwesen, die Wirtschaft sei nun angenesen. Bäcker, Uhren und Finanzstricher geloben, euer Geld sei sicher. Sicher wie eins die Deutschen retten. Das gaukelt euch die Kompetenzen von Jesus, Fetzen, Limousinen. Doch die Uhren an den Ludlern zu dienen. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt AD. Und die Nation verfällt in Depression, Chaos in der BRD. Chaos, Chaos, Chaos in der BRD. Chaos, Chaos, Chaos in der BRD. Rauserspesen, nichts gewesen, nach die Ostküste das Börsenwesen. Das freut den reichen Geldempfänger, seine Nase, die wird immer länger. Schillert der barocke Tanz an der Kotanzüge auf Finanzhand. Das Volk nicht einmal Brot zum Essen, dann soll es eben Kuchen fressen. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt AD. Und die Nation verfällt in Depression, dank der Nasen aus Übersee. Chaos, Chaos, Chaos in der BRD. Chaos, Chaos, Lippolier, Spießer, Schiss und Bayern.